Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Erst kam die Federboa, dann das Straußensteak und die Luxusstraußenledertasche. Vogelstrauß würde bei all dem wohl am liebsten den Kopf in den Sand stecken. Aber tut er das wirklich? Über den auffallenden Laufvogel gibt's eine Menge spannender Geschichten zu erzählen. Das ist unser kleiner Hofladen. Da sieht man, was unsere Produkte haben. Wir haben gerade Straußeneiernudeln, Bolognese, Suppen und auch mal alles verwerten können. Und wir haben also einen Selbstbedienungshofladen und das hat eigentlich ganz gut hier. Der Hofladen der Straußenfarm Chiemgau in Schneidsee bei Traunstein. Ein geducktes Gartenhäuschen aus Holz. In den Regalen, sorgsam aufgereiht, Gläser, Tütchen, Nudelpäckchen, alles zur Selbstbedienung. Genau, unser Hofladen geht da nur auf Vertrauensbasis und das ist auch ganz gut hier. Das Herzstück des Hofladens von Straußenbauer Markus Scherr, der Kühlschrank. Also bei Sonntag ist halt unser Selbstbedienungshofladen auch ganz gewandt, weil wenn jemand mal Lust auf ein Straßenfleisch hat, der kann einfach vorbeikommen, das vom Kühlschrank rausnehmen und das Geld einlegen und dann hat er es auch erledigt. Wenn auch nicht erledigt für den Strauß. Denn der stünde vielleicht gerne lebendig und munter noch weiter draußen auf der Wiese mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Obwohl es da an diesem Tag wirklich arg kalt ist und furchtbar windet. Also beim Strauß geht der Regen komplett auf die Haut nieder, weil der im Gefieder kein Fett nicht hat. Und auch der Schnee. Also bei uns kennen sie die Tiere auch so, ob sie da draußen bleiben, in den kühlen, in den kalten, lassen sie einschneiden oder einen warmen Stall. Immerhin, die Ställe sind geheizt. Gut 100 Strauße leben auf dem Hof von Markus Scherr. Und marschieren hin und her. Wer ins Freigehege will, für den steht die Stalltür offen. Der Strauß geht raus, rennt eine Runde, pickt rum, schaut sich um. Der Blick wandert über geschwungene Hügel. Weiter hinten die Kirchturmspitze von Schneidsee. Der Fernsehturm grüßt herüber. Ein Straußenauge sieht 3 Kilometer weit. Das Straußenleben ist ein Leben der Superlative. Grundsätzlich. Straußengrundsatz. Schneller, weiter, okay, nicht höher. Strauße können nicht fliegen. Trotzdem, wo sie sind, ist oben. Denn mit 2,5 bis 3 Meter Körpergröße schauen sie jedem anderen Vogel auf den Kopf. Solange der andere am Boden bleibt. Strauße machen mögliche Flugverbindungen via Luftlinie wett durch reine Renngeschwindigkeit. 70 Kilometer pro Stunde sind auf der Sprintstrecke drin. Für Ausdauertouren schalten sie einen Gang runter, auf 50 Kilometer pro Stunde. Der Strauß ist der Ferrari unter den Laufvögeln. Mit bis zu 135 Kilogramm auf der Waage ist er einfach zu schwer zum Fliegen. Strauße sind sehr neugierig und die schauen halt, wie einfach ein Stall reingeht. Die meinen, sie schon wissen. Braune und schwarze Straußenfederbäuche wippen und wogen nebeneinander. Lange, dünne Hälse, die sich plötzlich alle in eine Richtung recken. Straußenbauer Scherr betritt den Stall. Große, dunkelbraune Kugelaugen observieren jeden seiner Schritte jenseits des Absperrgitters. Die einzelnen Federn, die oben vom Köpfchen abstehen, vibrieren wie Antennen. Mehr Futter? Fragezeichen? Also die Strauß kriegen bei uns hauptsächlich im Winter also Grassilage, dazu kriegen sie so um die 500 Gramm Getreidemischung aus eigenem Anbau. Da ist Soja, Körnermais und Gerste. Aber im Sommer haben sie dauernd auf der Wiese und da kriegen sie hauptsächlich das grüne Gras von der Weide. Die Rangfolge am Futtertrog ist klar. Groß und schwer geht vor klein und leicht. Allianzen werden nicht geschmiedet, Familienbande nicht gepflegt. Mit einem künstlich ausbrüten. Wir machen keine Naturbrut, deswegen dürfen eigentlich die jungen Straußenküken auch nicht zu den Eltern dazukommen, weil die kennen es nicht und die dann es kaputt machen, die dann es aufarbeiten. Um Konflikte unter den Tieren zu vermeiden, folgen Straußenfarmer der bewährten Strategie. Separate Kükenstation, dann abgegrenzte Aufzuchtgehege und schließlich die Verteilung in einzelne Brutgruppen. Strauße vermissen keinen mütterlichen oder väterlichen Kontakt. Es braucht keine Straußeneltern, die dem Nachwuchs viel beibringen. Wo der Nachtigallenvater zum Beispiel die Nachtigallensöhne ein ausgefeiltes und individuelles Strophenrepertoire lehrt und das mit viel Engagement und Zeitaufwand, kommt das Straußenjunge rasch selber über die Runden. Über die eher stillen Straußenrunden zu kommen, ist auch weit weniger komplex als bei höchst kommunikativen Nachtigallen. Das liegt nicht zuletzt am winzigen Gehirn des Straußes. Kaum größer als eine Walnuss und damit sogar kleiner als das Straußenauge, konzentriert es sich auf die allerwichtigsten Funktionen. Straußengrundsatz: Alles einfach halten. Strauße leben simpel. Sie mögen Süd- und Ostafrikas Wüsten, Steppen und Savannen. Das Gras sollte, wenn möglich, nicht höher als einen Meter sein. Lichter Baumbestand ist genauso akzeptabel. Hauptsache Platz zum Rennen und Weite für die Übersicht. Vorsorglich. Von Ferne in feindlicher Absicht naht vielleicht mal ein Löwe oder Leopard. Der Grund ist offensichtlich. Die wehrhaften Krallen am Fuß sind 10 cm lang, die Beine muskulös. Ein Strauß tritt in der Regel nur einmal zu. Strauße verbringen ihren Tag in der Savanne oder der Wüste. In den Dämmerungsstunden morgens und abends widmen sie sich der Nahrungssuche. Und das ist harte Arbeit. Denn Strauße sind Vegetarier. Um als größter Laufvogel einigermaßen satt zu werden von Kräutern, Gräsern, Körnern und Blättern, muss 3000 bis 5000 Mal gepickt werden. Pro Mahlzeit. Kleine Insekten gehen da schon mal mit. Aus Versehen. Und nicht zum Schaden. Der Straußendarm ist 14 Meter lang und hält einiges aus. In der Regel werden kleine Steinchen und Sand mitgeschluckt, um die Nahrung im Magen besser zu zerkleinern. Also durch Abrieb. Das ist kein ungeschickter Trick der Evolution. Das leckere Korn vom Wüstenboden wird leichter verdaut samt Sand. Oder genauer durch Sand. Straußenmahlzeit, eine staubige Angelegenheit. Was den Strauß nicht stört. Er ist perfekt an ein Leben in heißen und trockenen Gegenden angepasst. Kein Rinnsal weit und breit? Dann deckt er seinen Wasserbedarf eben aus der Nahrung. Die finden die Vögel wiederum, wo sie gehen und stehen. Beim Fressen wie überhaupt sind Strauße gerne in Gesellschaft. Gleich ob mit 5 anderen oder 50. Gesellschaft meint aus Straußensicht eher ein Nebeneinander, denn ein Miteinander. Gruppen finden sich auf kurze Zeit. Die Rangfolge wird gleich ausgemacht. Flügel und Schwanzfedern gehen in die Höhe. Die Hälse strecken sich hoch und höher. Wer nachgeben muss, beugt im Wortsinne das Haupt. Und sucht sich vielleicht alsbald eine andere Formation zur neuerlichen Verhandlung der eigenen Position. Besonders brutal verhandelt wird zur Paarungszeit. In der afrikanischen Savanne genauso wie im bayerischen Schneidsee, erzählt Straußenbauer Markus Scher. Also der stärkste Hahn kriegt natürlich die Alpha-Henne und dann die zweitbeste und die drittbeste. Und der schwächste Kickerl kriegt entweder das, was übrig bleibt, also die schlechteste Henne, oder gar nichts, er geht leer aus. Die Straußen, die dann halt brummen, das hört sich auch eigentlich so wie so ein Löwe. Das machen sie dreimal hintereinander so. So hört es sich so. Das ist ganz faszinierend, das ist ganz dumpf, ganz dunkel. Das hört man ewig weit, ist aber nicht laut. Straußengrundsatz. Früh gefreit. Gerne gleich auch mehrere. Und zwar so. Je nach Unterart sind die Füße der Straußenmännchen normalerweise grau bis rosa. Aber Achtung Signalwirkung. Zur Paarungszeit werden die Füße strahlend rot. Die Hälse leuchten jetzt besonders weiß-grau. Alles, was bisher Gruppe und Rangordnung war, ist dahin. Alles, was bisher Kampf war, war Training. Es gilt nicht nur, ein Weibchen zu freien. Ein Harem muss erobert sein und gegen andere mögliche Interessenten verteidigt werden. 3 bis 5 Hennen sind die Idealbesetzung. Dabei wird eine zur Haupthenne. Der Rest, in der Regel jünger und weniger erfahren, der Rest wird zu Nebenhennen. Zum Beeindrucken schwingt er die Flügel auf und ab, bläst den Hals auf und schlenkert mit dem Kopf, während er sich dem Weibchen nähert. Weibchen mögen das. Ach. Und die Weibchen bekommen noch was obendrein. Er hat immerhin mehrere Nester in der Savanne vorgebaut, aus denen sie, das für sie Schönste, das ihr am besten gefällt. Nur die Haupthenne darf aussuchen. Darf aussuchen, welches seiner Nester für sie, ihr für die Ablage der gemeinsamen 8 bis 12 Eier am besten gefällt. Die Nebenhennen gruppieren ihre Gelege um das der Haupthenne herum. Nesträuber würden so erst diese Eier am Rand schnappen. Die Nebenhennen sind nicht so wichtig. Nach der Eiablage gehen sie. Nein, sie werden vertrieben von ihm und ihr, der Haupthenne. Er und die Haupthenne kümmern sich dann zusammen um die Brut. um die komplette Brut, Nestrand wie Mitte. Tagsüber brütet das Weibchen, nachts das Männchen. Nach 42 Tagen schlüpfen die Küken und kuscheln sich unter die Flügel beider Eltern. Ab Tag 3 stachsen die Kleinen los und erkunden die Gegend. Graue Daunenbällchen auf zahnstochrig dünnen Füßen. Schon nach 3 Monaten sind es Jugendliche mit einem annähernd ordentlichen Federkleid. Und nach einem Jahr sind sie ausgewachsen. Mit 2 werden die Weibchen, mit 3 die Männchen geschlechtsreif. Und dann geht wieder die Partnersuche los. In der Zucht hat sich inzwischen die Trio-Haltung etabliert. Ein Hahn und 2 Hennen in einem Gehege, erzählt Straußenbauer Markus Scherr. Er macht es auf seinem Hof im Chiemgau genauso, versucht aber auch alternative Konzepte mit mehr Auswahlmöglichkeiten, sprich mit mehr Hähnen und Hennen. Unser großes Zuchtgehege habe ich im Jugendalter schon zusammengestellt gehabt, dass halt die Rangkämpfe schon von Chlor auf austragen werden. Weil jetzt, wenn man das nachträglich zusammenstellt und lauter erwachsene, geschlechtsreife Tiere zusammentut, dann gibt es da lauter Kämpfe und auch mit schweren Verletzungen. Und so haben sie quasi schon in der Pubertät, im Jugendalter ausgetragen. Natürlich gibt es immer noch jetzt Rangkämpfe, aber die sind halt nicht mehr so stark, weil die verstehen sie ja schon. Bayerische bis internationale Zuchterfahrungen gibt es mit dieser Variante bisher kaum. Die Trio-Haltung ist konfliktfrei. Er mit 2 Hennen, ein Mini-Harem und keine Konkurrenz. Doch Konkurrenz belebt das Geschäft. Außerdem betont Markus Scherr: Bei der klassischen Trio-Haltung brauchen wir halt jedes Gehege, haben da die 3 Tiere drin. Und das ist einfach arbeitsintensiver. Man braucht ein Sandbad, einen Unterstand, Futter, Wasser, überall in jedem Stand extra. Und so in den Gesammelgehege haben wir natürlich das auch alles, aber auch nur einmal. Spannend ist bei dem Versuchsaufbau auch die Frage, lassen sich Strauße so vielleicht eher auf wechselnde Partnerschaften ein? Frappant bei der Trio-Haltung ist nämlich, haben sich Strauße an ihre Zuchtpartnerinnen gewöhnt, wollen sie in der Regel fürs Leben zusammenbleiben. Und zwar alle. Am Gehege soll man halt wenig verändern, weder Tiere rausnehmen noch rein da. Zumindest im Sommer, wenn sie in der Balz sind. Wenn man das Gehege umbaut oder Tiere rausnimmt, dann kann es sein, dass der Hahn entweder nicht mehr befruchtet oder die Henne keine Eier mehr legt. Straußengrundsatz. Veränderungen keine. Maximal dezente. Seit dem 19. Jahrhundert werden Strauße auf Farmen gezüchtet. Nicht nur in Afrika, sondern in Nordamerika, Australien, Europa, Bayern. Strauße gewöhnen sich sehr gut an ein anderes Klima. Wenn sie dort geboren werden. Denn hat der Strauß einmal eine Lebensweise angenommen, bleibt er dabei. Strauße sind konservativ. Oder pragmatisch, könnte man sagen. In vielem, wie etwa darin, dass er, wenn er schon der schnellste und schwerste Vogel ist, nicht auch noch der höchste Flieger sein muss. Ein Strauß springt aus dem Stand 1,5 Meter hoch. Das sollte an Höhenleistung genügen. In der Tat haben Strauße im Laufe der Evolution verlernt zu fliegen. Wie die inzwischen ausgestorbenen Elefantenvögel auf Madagaskar oder die neuseeländischen Kiwis. Ein typischer Fall von nicht mehr so wichtig gewesen irgendwann, diese Fliegerei, erklärt der Ornithologe am Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main, Gerald Meyer. Die Anfänge der Flugunfähigkeit von Straußen, die sicherlich mehr als 20 Millionen Jahre zurückdatieren, können nur in einer Umgebung passiert sein, in der es keine großen Raubsäugetiere gab. Tatsächlich treten die Vorfahren der großen Raubsäugetiere in Afrika, also die Vorläufer der Löwen, Geparden, Leoparden zum Beispiel, erst deutlich nach den ältesten Fossilfunden von Straußenvögeln auf. Damit fällt das energieaufwendige Davonflattern weg. Zur Not reicht ein behendes Wegrennen. Die Flugfedern entwickeln sich um, sorgen bald nicht mehr für Auftrieb, sondern für Stabilität und sichere Kurvenlage bei Sprint und Marathon. Die Strauße, die da vor 20 Millionen Jahren, damals noch weit verbreitet in Afrika, Asien, Europa, rummarschieren, haben mit den langbeinigen Rennmaschinen von heute wenig gemein. Klein sind sie, kompakt, wie ein Huhn vielleicht. Naja, Truthahn. Wie auch immer. Die damals noch im Vergleich zu heutigen Straußen erheblich kleineren Vögel genießen zunächst Frieden an der Front potenzieller Feinde. Nach dem großen Meteoriteneinschlag sind die Dinosaurier dahingerafft. Plötzlich aber entwickeln sich wieder Raubtiere, die den Strauß fressen wollen und können. Doch der Strauß schaltet nicht mehr zurück in den Flugmodus. Er wird größer und rennt schneller. Ein ganz charakteristisches Merkmal von Straußen ist die Tatsache, dass sie nur zwei Zehen haben. Das unterscheidet sie von allen übrigen heute lebenden Vögeln, die drei oder vier Zehen haben. Bei Straußen ist die Innenzehe reduziert worden, also die zweite Zehe, was mit dem schnellen Laufen dieser Vögel auf harten Untergrund zusammenhängt. Trotz verbesserter Rennausstattung kommt er nicht immer davon. Menschen machen Jagd auf ihn. Die ältesten Quellen sind Felszeichnungen aus der libyschen Wüste, durchaus 10.000 Jahre alt, auf denen deutlich Strauße zu erkennen sind. Das heißt, der einheimischen nordafrikanischen Bevölkerung war dieser Vogel natürlich präsent. Vor allem als Nahrungslieferant. Große Eier, viel Fleisch. Jenseits der bloßen Kulinarik finden fahrende Fremde später auch aus rein wissenschaftlichem Interesse Gefallen, erklärt der Schorndorfer Wissenschaftshistoriker Clemens Lunzer. In der griechisch-römischen Antike sind es dann vor allem Reiseberichte. Reisende, die nach Ägypten kamen, dort zum ersten Mal mit diesen Vögeln in Berührung kamen, die von diesen seltsamen Wesen dann berichtet haben. Und wir haben dann später mit Aristoteles zum Beispiel oder auch im lateinischen Bereich mit Plinius Naturkundler oder Sammler von naturhistorischen Fakten, die diesen Vogel dann auch durchaus beschrieben haben, auch ziemlich exakt beschrieben haben und ihn auch in einer Zwischenstellung zwischen Vogel und Landtier eingeordnet haben. Eine Kombination, die die antiken Hochkulturen fasziniert. Scharenweise werden Strauße in Afrika gefangen, meist mit großen Netzen, und nach Europa gebracht. Interessant ist, dass man eben den griechischen Namen des Spatzes, des Sperlings, gegeben hat. Also der Spatz heißt auf Altgriechisch eben Struthos und genau diese Bezeichnung hat man auch dem Strauß gegeben. Das ist also quasi der Volkswitz, der so diesen großen Vogel mit dem kleinsten verglichen hat. Der große Spatz. Der ägyptische Spatz. Afrikanischer Spatz. Meeresvogel. Man hat ihn im Lateinischen auch den Vogel genannt, der übers Meer kam, also den Meeresvogel, weil er einfach aus Afrika eben nach Italien oder in den nördlichen Mittelmeerraum importiert wurde und weil man ansonsten nichts so recht mit ihm anzufangen wusste. Mit anderen Exoten tut sich das alte Rom oder das antike Griechenland leichter. Der Flamingo etwa ist bei aller Grellheit und Extravaganz ein Vogel und ein Vogel fliegt nun mal. Der Strauß aber bleibt am Boden und damit sogar unter Exoten der Exot. Für den man allerlei Sonderaufgaben kreiert. Bei den alten Ägyptern war der Vogel vor allem wegen seiner Federn begehrt. Und diese Federn, die dann zum Beispiel bei den riesenhaften Fächern für die Pharaonen zum Zuge kamen, die waren auch diesem Herrscher vorbehalten. Straußeneier waren dann auch eine begehrte Luxusware im griechisch-römischen Raum. Und interessant ist aber auch, dass die Strauße selber als Tier eben für die Zirkusspiele vor allem massenhaft in Nordafrika gefangen wurden und nach Rom verfrachtet wurden. Es gibt Zahlen, dass zum Beispiel der Kaiser Commodus selbst im 2. Jahrhundert mehrere hundert Strauße in der Arena gejagt haben soll, und zwar mit Pfeilen mit sichelförmiger Spitze, die dann die Strauße während des Laufens enthauptet haben. Und die Straußenkörper sind dann einfach noch weitergerannt. Eine Attraktion, die anscheinend gefällt. Viele römische Mosaiken zeigen Strauße in ihrer Zirkusrolle. Straußenjäger in Nordafrika für die antikrömische Unterhaltungsbranche wird zum lukrativen Job. An europäische Zuchtprogramme denkt der einst noch niemand. Wahrscheinlich ist der Strauß dafür einfach, der einst noch, ein zu großes Rätsel. Für Naturkundler wie für Denker und Dichter, wofür soll der Strauß symbolisch oder mythologisch eigentlich stehen? Das weiß man heute übrigens genauso wenig eindeutig wie in antiken Fabeln. Es gibt die Erzählung, dass die Vögel und die Landtiere miteinander alle im Krieg gegeneinander gelegen haben. Und der Strauß nimmt auch da so eine Zwischenform ein. Er wurde mal von dieser Partei gefangen, mal von jener und konnte sich jeweils herausreden, indem er den Vögeln zum Beispiel zeigte, dass er eben einer der ihrigen war. Er zeigte also seinen Kopf mit dem Vogelschnabel. Und den Landtieren zeigte er wiederum, dass er einer von denen sei, wo er nämlich seine Füße ihnen gezeigt hat und auch bewiesen hat, dass er eben nicht fliegen könne. Sodass er also da eine gewisse Schleue an den Tag legt, um sich jeweils aus der krisenhaften Situation herauszureden. Und die Moral von der Geschichte? Hm. Straußengrundproblem. Image ist alles. Und Image ist bisweilen schwierig. Strauße mag man wegen der großen Eier. 25 Hühnereier passen in ein Straußenei. Straußenfedern geben umwerfende Boas. Und lustig sind die Tiere, wenn sie den Kopf in den Sand... Das ist nicht lustig. Das dient ab und an der Nahrungssuche. Tatsächlich verstecken sich Strauße nicht mit Kopf ab ins finstere Loch und sehe ich keinen, sieht mich keiner. Bei Gefahr spurten Strauße los. Und das mitunter strategisch. Nähert sich ein Fressfeind dem Nest mit den Straußenküken, rast Vater Strauß in wildem Ablenkungsmanöver zickzack los und lockt den Feind weg vom eigenen Heim, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Denn Strauße besitzen keine Schweißdrüsen. Sie regulieren die Körpertemperatur durch Hecheln. Gute Technik. Passt zum Erfolgsvogel der Evolution. Ja, Straußen grundsätzlich. Markus Scher kennt seine Kandidaten auf dem Straußenhof Chiemgau in Schneidsee. Und mag sie. Mit den großen braunen Kulleraugen und den paar Federn, die wie widerspenstige Haare vom kleinen Köpfchen abstehen. Unsere Tiere verlassen eigentlich nie den Hof. Weder zur Geburt, weil sie mit demselben ausbrüten. Dann haben wir selben die Eier, die Zuchttiere für die Eier. Dann haben wir selben ausbrüten, selbst mästen, selben schlachten und auch selben vermarkten. Also wir brauchen keinen Fremden. Nicht. Und essen die was natürlich selber auch. Was schon die alten Römer taten, also die noblen alten Römer, die sich niederlegten zum gemeinsamen Straußenhirnschlemmen. Kein Wunder, dass anschließende Jahrhunderte, gar Jahrtausende, den lukullischen Nutzen des Straußes eher ausblenden. Tatsächlich landen bei uns erst in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren reichlich Straußensteaks auf den Grills. Angst vor BSE kurbelt die Popularität von Straußenfleisch wieder an. Kontinuierlich über die Epochen boomt dagegen das Geschäft mit den weißen Prachtfedern. In Versorgungslücken im 20. Jahrhundert werden Straußenfedern sogar mit Gold aufgewogen. Mehr und mehr Züchter lassen sich vor allem in Afrika nieder. Besonders Europas Modebranche verlangt kontinuierlich Federnnachschub. Die mondäne Frau der 1920er Jahre schließlich wählt das Abendkleid vorne und hinten tief ausgeschnitten. Die Straußenfederboa umspielt leicht die Schultern, in der einen Hand die Zigarettenspitze, in der anderen locker wippend den weich schwingenden Fächer. Den Straußenfederfächer. Der Erste Weltkrieg beendet den Boom. Erst die 1950er Jahre sehen eine Rückkehr des Straußes in die Modekollektionen als Lederschuh oder Lederhandtasche mit dem charakteristischen gänsehautartigen Narbenbild. Straußenleder ist extrem hart und schwer zu verarbeiten. Straußenfedern kommen weniger prominent zurück. Heute verwendet man sie meist als Staubwedel. Wegen der hervorragenden elektrostatischen Eigenschaften. Klar, denn... Straußengrundsatz. Alles einfach halten. Dabei einzigartig sein. Und trotzdem auf dem Boden bleiben. Susi Weichselbaumer mit ihrem Beitrag über den Strauß. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Regie führte Susi Weichselbaumer, in der Technik war Christian Schimmüller. Es sprachen Ruth Geiersberger, Katja Schild, Thomas Birnstiel und Stefan Wilkening. Redaktion Bernhard Kastner.